Gut, dann können wir ja anfangen. Schön, dass so viele Leute heute hier sind zur Veranstaltung, obwohl das Wetter draußen richtig schön ist und man besser grillen könnte. Aber Antifaschismus ist natürlich auch eine notwendige Sache, deswegen seid ihr ja auch hier. Ich begrüße euch im Namen der ausrichtenden Gruppe Fast Forward zu dieser Podiumsdiskussion. Unter dem Motto Antifa, what's left, sollen heute unterschiedliche Positionen zur Antifa-Politik diskutiert werden. Und vor allen Dingen sollt ihr auch mitdiskutieren. Was heißt es heute eigentlich, Antifa-Politik zu machen? Und in welchem Verhältnis stehen die unterschiedlichen Konzeptionen zur bürgerlichen Gesellschaft, zum Staat und zum Kapital? Also kurz gesagt, kann Antifa-Politik mehr sein, als ja, Nazis direkt anzugehen? Für Hannover stellt sich selbstverständlich diese strategische Frage, im Besonderen gerade jetzt, weil ihr ja die Nationalsozialisten und freien Kameradschaften am 1. Mai in der Stadt habt. Die Hannoveraner Linke, soweit ich weiß, bereitet sich seit Monaten akribisch auf diesen Aufmarsch vor. Für die hier vertretenen unterschiedlichen Gruppen und Zusammenhänge ist daher die Frage nach einer angemessenen Reaktion auf den Nazi-Aufmarsch zentral. An dieser Stelle möchte ich dabei kurz auf zwei Hauptlinien des Antifaschismus eingehen, die zurzeit oder beziehungsweise immer mal wieder diskutiert werden. Die erste möchte ich revolutionären Antifaschismus nennen. Ich weiß, modifizierte Formen davon gibt es, das ist nur eine überspitzte Darstellung. Das Konzept des revolutionären Antifaschismus ist prägend seit Mitte der 80er, aber vor allem in den 90ern und basiert auf dem Verständnis, dass Staat, Nazis in einem unmittelbaren Zusammenhang stehen. Die früher formulierte Annahme war, dass wenn es die Linke nicht schafft, Einfluss auf die bürgerliche Gesellschaft zu nehmen, die Nazis sich den Raum nehmen und die Gesellschaft in ihrem Sinne beeinflussen würden. Der Staat spielt dabei durch seine, wie es damals hieß, faschistische Politik den Nazis in die Hände. Nazis galten als Faschisten und Faschisten gab es überall, nicht zu sagen weltweit. Imperialismus als weltumspannende Kapitalform stellt danach die Konfliktplattform dar, auf der der Kampf um Befreiung der unterdrückten Völker und linken Bewegungen geführt wurde. Die imperialistischen Staaten hätten dabei einen Hang zu faschistischer Regulierung, die sich weltweit gegen progressive Bewegungen formiere. Daher war zentrales Moment antifaschistischer Bewegungspolitik in der BRD die Bekämpfung der Nazis, aber auch der imperialistischen Staaten. Antifa wurde vor allem aus dem autonomen Spektrum heraus entwickelt, weil sich die gesellschaftlichen Zustände änderten und Nazis zur konkreten Bedrohung wurden. Um den Faschismus zu beseitigen und um eine revolutionäre Situation herzustellen, bedarf es einer Antifa-Politik-Konzeption, die sich nicht nur militant gegen Nazis wendet, sondern Antifaschismus muss quasi auch den Bürgern nahegebracht werden. Revolutionärer Antifaschismus in diesem Sinne ist quasi als Hebel zu anderen Themenfeldern im Kampf gegen Kapital, Staat und Nation zu verstehen. Bürgerliche Kräfte und bisher unpolitisierte Jugendliche sollen über den Antifa-Kampf direkt mit einbezogen werden und im besten Fall radikalisiert werden. Um dieses Ziel zu verwirklichen, wurde Kontakt zu bürgerlichen Institutionen gesucht. Bürgerliche Bündnisse mit Gewerkschaften, Parteien und anderen wurden gegründet, um den Kampf gegen Nazis A, die gesellschaftliche Relevanz zu verleihen und B, Berührungsängste zwischen Linksradikalen und Bürgern zu beseitigen bzw. abzubauen. Vor allem die Anerkennung verschiedener Methoden und Widerstandsformen, um Nazis zu stoppen, war und ist bei der Bündnisarbeit von enormer Bedeutung. Heute hat sich das gesellschaftliche Klima und die Situation jedoch so geändert, dass eine modifizierte Form des revolutionären Antifaschismus vertreten wird, weil sich auch die Machtverhältnisse in diesen Bündniskonstellationen geändert hat und linksradikale Antifaschistinnen meist nicht so die Rolle spielen können, wie sie es gerne hätten. Dazu werden aber die unterschiedlichen Gruppen auch noch genauer eingehen. Zweitens, der zweite Ansatz, der sich ebenfalls nur überspitzt darstellen lässt, verweist darauf, dass Nazis zwar ein Produkt dieser Gesellschaft seien, aber die Gesellschaft, die Nazis hervorbringt und quasi als Ganzes die Problematik ist. Geprägt war diese Sicht eines Teils der Antifa-Bewegung durch den nationalistischen Taumel der BRD durch die sogenannte Wiedervereinigung. Und damit auch das grassierend um sich greifende deutsche neue Nationalgefühl. Kontinuitäten zum Deutschland im NS wurden zentrales Moment der theoretischen Auseinandersetzung. In einer Gesellschaft, in der rassistisches, antisemitisches und sexistisches Gedankengut die Regel und nicht die Ausnahme darstellen, fällt die Frage schwer, wie mit den Nazis jetzt genau umzugehen ist. Die Problematik nach dieser Sicht liegt darin begründet, dass mit Bürgerinnen zusammen agiert wird, die sich zwar gegen Nazis als extreme Vertreter einer nationalistischen Ideologie wenden, aber die Grundstruktur ihrer eigenen Vergesellschaftung anerkennen und befürworten. Nazis sind demnach zwar ein Problem, das direkt aus der kapitalistischen Gesellschaft kommt, aber die kapitalistische Gesellschaft und ihre Verkehrsformen sind demnach das Hauptproblem. Insofern muss nach diesem Verständnis idealtypisch Antifa-Politik, Kapitalismus und Gesellschaftskritik verbinden können, ohne den Fokus zu sehr auf einzelne Nazis legen zu müssen. Tendenziell werden dabei große Bündnisse mit bürgerlichen Kräften der Zivilgesellschaft eher abgelehnt. Nach dieser kurzen Darstellung, der meiner Meinung nach zentrale Argumentationslinien beinhaltet, werde ich erst mal kurz was zum Ablauf sagen. Es werden sich kurz die Gruppen vorstellen, die auf dem Podium sitzen. Dann wird jede Gruppe 5 bis 10, vielleicht auch länger, minütigen Input-Referat halten. Anschließend werden Verständnisfragen geklärt und die darin vertretenen Gruppen tauschen sich über die Frage unter Beachtung selbstverständlich linksradikaler Diskussionsstandards über Sinn und Unsinn aus. Nach 30 bis 60 Minuten ungefähr ist dann das liebe Publikum gefragt und ihr könnt die Referenten mit Fragen und Anmerkungen löchern. Ja, zu den Gruppen.